Zeugin Celine van der Hoek, Niederlande, Sängerin, 45 Jahre, 149. Verhandlungstag, 12.04.1965. Gestanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Geeft u also uw toelating dat uw verklaring op magnetofoonband zou worden opgenomen? Ja. Haben Sie einen Beruf? Ja. Was sind Sie von Beruf? Sängerin. Sängerin. Frau Zeugin, Sie sind ebenfalls in Auschwitz gewesen. Wann sind Sie dorthin gekommen? Wanneer bent u in Auschwitz aangekomen? 12 september 1944. Am 12. September 1944. Am 12. September 1944. Wo wurden Sie ausgeladen? Waar werd u uitgeladen? In Birkenau. In Birkenau. Auf dieser Rampe? Auf dieser Rampe? Ja. Ja. Sind Sie dort, oder wie groß war Ihr Transport ungefähr, der dorthin gekommen ist? Wie groß war Ihr Konvoi? 1200 Menschen. 1200 Leute. Und wie viele von diesen 1200 Menschen sind ins Lager gekommen? Und wie viele von den 1200 Menschen werden in das Camp gebracht? Das kann ich nu precies nicht mehr sagen. Können Sie nicht mehr sagen? Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Ja. Sie sind dann wohin gekommen ins Lager? Waar ging u dan naartoe? In het A-lager, het Zigeunerlager. In das A-lager, in das Zigeunerlager. Zigeunerlager. Waren damals die Zigeuner noch drin? Waren auch toen noch Zigeuners? Ja, ich habe noch wel verschillende gesehen. Ich habe noch verschiedene gesehen. Wie lange blieben Sie dort? Hoe lang bleef u daar? Van 12 september 1944 tot ongeveer begin december 1944. Van ongeveer van 12 september 1944 bis ongeveer Anfang december 1944. Und wo waren Sie da auch im Zigeunerlager beschäftigt oder haben Sie woanders gearbeitet? Wir haben eigentlich nicht gewerkt da. Wir sind in das A-Lager haben wir in der Baracke gelebt. Und echt werken haben wir nicht getan. Wir haben also nicht wirklich gearbeitet. Wir haben in dem A-Lager, in den Baracken gelebt. Wir haben da, uns Werk bestand aus dem Tragen von Grasjoden und großen Steinen, womit wir dus Uhren mussten laufen. Ja, unsere Arbeit bestand aus dem Schleppen von Steinen und Grasstücke, also Grasjoden. Womit wir stundenlang hin und her rennen mussten. Also Sie sind außerhalb des A-Lagers gar nicht herausgekommen? Wenn du nicht bei dem A-Lager-Kampf gewesen? Nein. Und wo kamen Sie nach Anfang Dezember 1944 hin? Nach Kratzau, in het vroegere Sudetenland, in Tschechoslowakei. Nach Kratzau in dem ehemaligen Sudetengebiet in der Tschechoslowakei. Würden Sie uns bitte an der Karte einmal zeigen, wo dieses Lager gelegen hat, in dem Sie sich befunden haben? Also wenn Sie da unten sehen, dieses rote Gebäude, das ist das Eingangstor. Würden Sie vielleicht mal den Zeiger, den Stock der Frau Zeugin geben? Und unten links unten ist ein rotes Gebäude, das da, jawohl. Das ist das Eingangstor. Und dann sehen Sie von diesem Eingangstor mehrere gelbe Linien. Das sind die Eisenbahngleise, die in dieses Lager hineingeführt haben. Und das war dann die sogenannte Rampe. Können Sie sich darauf entsinnen? Ja. Ja. Und wo lag denn nun dieses sogenannte Zigeunerlager, dieses A-Lager? Lag das links von der Rampe oder rechts von der Rampe? Das wissen Sie nicht. Das wissen Sie nicht, nein. Es ist al 21 Jahre geleden dat ich da gewesen bin. Mhm, ja. War denn diese Baracke, wo Sie lagen, in der Nähe? Ja, bitteschön, würden Sie das noch übersetzen? Den letzten Satz. Sie hat gesagt, ich weiß es nicht, es sind schon 25. Ich weiß es nicht, ich war schon seit 21 Jahren nicht mehr da. Ja. War denn dieses Lager links von der Rampe oder rechts von der Rampe? Also, das weiß er auch nicht mehr. Wissen Sie mir. Na, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Haben Sie denn in dieser Zeit, wo Sie dort waren, auch den Dr. Lukas kennengelernt? Ja. Ja. Und jetzt erzählen Sie mal, bei welcher Gelegenheit und wie Sie zu dem Namen dieses Mannes gekommen sind. Toen ich 3 Tage in het Kamp Birkenau was, moesten we 's morgens, nadat we appel gehad hadden, met stenen of graszoden moesten wij wegbrengen. En ja, wollen Sie erstmal übersetzen? Ja, als wir also schon seit 3 Tagen im Lager waren, mussten wir am frühen Morgen nach dem Appell mussten wir Steine und Grassoden wegbringen. Ja. En dan, toen hebben wij gezien, toen heb ik gezien, dat iemand stond, toen wij voorbij gingen, stond aan de andere kant, werden vrouwen geselecteerd die naakt over de straat gingen en langs iemand, een SS-man, liepen met hun handen hoog en geselecteerd werden. Moment maar. Bitte schön. Als ik also voorbij kwam, dan zag ik wie op de zijde een SS-man stand en aan hem liepen nackte vrouwen voorbij, die handen in die Höhe hielten en die worden also selektiert. Ja, mussten Sie denn die Steine, von denen Sie vorhin gesprochen haben, nicht innerhalb Ihres eigenen Lagers hin und her tragen? Wij moesten. Het is mogelijk dat we ook buiten het A-kamp kwamen, want wij moesten soms een uur lopen met zulke graszoden. Ja, het is also mogelijk dat we ook aus unserem Lager kamen, weil wir mussten manchmal eine Stunde lang mit solchen Steinen laufen. Ja, und da kamen Sie vorbei an einer Gruppe, die mit erhobenen Händen nackt ausgezogen war und an einem Mann vorbeigegangen sind. Ja, ja. Und weiter? Und wir wussten nicht, wie der Mann hieß. Ja. Wir wussten nicht, wie der Mann hieß. Und wir sind seinen Namen zu hören gekommen, toen die Aufseherin, die uns bewachte. Ja. Ja, wir hörten also seinen Namen, als die Aufseherin, die uns bewachte, sei guten Morgen, Herr Dr. Lukas. Als die Aufseherin also sagte, guten Morgen, Herr Dr. Lukas. Da haben Sie den Namen erfahren. Da habe ich für das erste Mal seinen Namen gehört. Haben Sie ihn da noch öfter gesehen? Ja. Und zwar wann und wo? Auf dieselbe Manier. Auf der gleichen Weise. Und auch, dass die verschillende Baracken geselecteerd had, wat wij niet altijd zagen, maar na de selectie, als we weer buiten mochten, dan werd er gezegd, Lukas heeft geselecteerd. Also, und auch als wir Baracken selektierten, was wir nicht immer sahen, aber als wir nachher wieder aus unserer Baracke rauskamen, wurde gesagt, Lukas hat wieder selektiert. Da haben Sie nicht gesehen. Dat heb ik niet gezien. Maar ik heb wel meegemaakt dat hij ons geselecteerd heeft. Dat heb ik niet gezien, maar ik heb wel erlebt dat hij ons selecteerd had. Sie selbst? Ja. Ja, en wann war denn das? Dat was ongeveer eind november. Eind november. Toen stonden we op appel. En na het appel moesten we de barak weer in. Ja, also das war gegen Ende November. Da mussten wir zum Appell erscheinen und nach dem Appell mussten wir wieder in die Baracke. Und die werd toen afgesloten. Und die wurde abgeschlossen. Toen we er allemaal in waren, toen werd die weer opengemaakt. Als wir alle in der Baracke waren, wurde die wieder aufgemacht. Toen kwam er een Aufseherin naar binnen. Dann kam eine Aufseherin. Cape. Und ein Cape auf. Die ging midden in de barak op een tafel of op een stoel staan. Die ging midden in de barak op een tisch of op een stoel staan. En die riep dan alle uitkleden, allemaal uitkleden. En riep also alle auszien. En ook alles wat nog in de bedden lag, moest uit de bedden komen. En alle die nog in de bedden lagen, moesten aus den Betten komen. En ook natuurlijk uitkleden. En ook auszien. En wij moesten toen ook met onze handen hoog, open, moesten wij voorbij Lucas. Und wir mussten also auch mit gehobenen Enden, mit offenen Enden an Lucas vorbei. Und wir waren ungefähr mit 200-300 Menschen in die Barack. Wir waren ungefähr 250 bis 300 Leute in dieser Baracke. Und 100 Menschen haben wir nooit mehr teruggezien. Und 100 von diesen Leuten sind daraus geselektiert. Haben wir nie wieder gesehen, wurden also ausselektiert. Ja. Yeah. War es damals schon kalt? Hat etwa schon Schnee gelegen? Lag es toen al sneeuw? Was es toen al koud? Nee, het was wel koud, maar van sneeuw kan ik me niet meer herinneren. Können Sie sich nicht mehr. Und Sie wurden damals nicht mit ausgewählt zu diesen 100 Menschen? Nein. Was mit den Menschen geschehen ist, wissen Sie nicht aus eigener Wissenschaft? We hebben ze niet meer gezien en wij zijn wel te oren gekomen dat zij dus vermoord zijn, waarschijnlijk vergast. We hebben ze also niet meer gezien, maar we hebben ervaren dat ze ermordet of vergast worden. En van wem? Van anderen häftlingen? Anderen häftlingen. Ze zijn am 12. september dorthin gekomen. Ungefähr. Ja. Wir waren das letzte niederländische Transport. Wir waren das letzte niederländische Transport. Und welche Häftlingsnummer hatten Sie? 25236A. 25236A. 25236A. So, ich habe keine Fragen mehr an die Zeugen. Bitte schön. Frau van der Hoek, der Angeklagte Dr. Lucas behauptet, schon im Sommer 1944, Juli, August etwa, von Auschwitz weggekommen zu sein. Er sei strafweise in ein anderes Lager versetzt worden. Wollen Sie dazu Stellung nehmen? Nou, ik weet zeker dat het niet zo is, want anders had die afzeerin niet goeiendag dokter Lucas gezegd. Ik neem niet aan dat er nog meer dokter Lucas in het kamp waren. Ik weet met zekerheid dat het also niet zo was, sonst hätte die afzeerin niet guten Tag, guten Morgen, Herr Dr. Lucas sagen können. Es hat bestimmt nicht mehrere Dr. Lucas gegeben. Wie sah denn dieser Dr. Lucas aus? Hij was tamelijk groot en nogal breed. Ziemlich groß und breit. En nogal behoorlijke, dikke... Ja, wenkbrauwen. Wat ik me herinner, het is namelijk 21 jaar geleden. Hij droeg een uniformpet, was 21 jaar jonger... Also, der hatte ziemlich ausgesprochene Wenkbrauen, Aber insofern ich mich erinnere, weil es ist 21 Jahre her und der trug eine Mütze. Noch eine Frage? Von Seiten der Staatsanwaltschaft? Herr Rechtsanwalt Ormond? Herr Rechtsanwalt Rabe? Sie verzichten? Herr Rechtsanwalt Eckert, auch keine Frage. Herr Dr. Lukas, wollen Sie? Achso. Keine Frage mehr. Frau Zeugin, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja,